Kapitel 3 Bereite dich auf deine Heilung vor. Unterm Strich gibt es meiner Meinung nach nur zwei Ursachen von Krankheit. Die erste ist törichter Leichtsinn. Wir können nicht Gott oder dem Teufel die Schuld geben, dass wir uns erkälten, wenn wir beispielsweise im tiefsten Winter spazieren gehen, ohne warm genug angezogen zu sein. Es ist unsere Schuld, wenn wir so unvorsichtig handeln. Wir können Gott oder Satan auch nicht den schwarzen Peter zuschieben, wenn wir rauchen, uns betrinken, zu viel essen oder unserem Körper in anderer Weise Schaden zufügen, sodass wir davon krank werden. Doch wir haben trotz allem die Möglichkeit, den Herrn um Vergebung für unser törichtes Verhalten zu bitten und Heilung zu empfangen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin beileibe kein Gesundheitsapostel und es liegt mir fern, Werbung für Fitnessstudios zu machen. Doch wir sollten unseren Körper nicht misshandeln und auch in diesem Bereich göttliche Weisheit anwenden. Der zweite Grund, warum ein Mensch krank wird, ist Sünde. Moment, bevor du jetzt losrennst und jedem erzählst, Billy Smith hat gesagt, du bist krank, weil du Sünde in deinem Leben hast, lass mich erklären, was ich damit meine. Einige Krankheiten rühren tatsächlich von persönlichen Sünden her. Andere dagegen resultieren schlicht und einfach aus der Tatsache, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Ein Baby, das HIV-infiziert geboren wird, weil seine drogensüchtige Mutter an AIDS leidet, hat nicht gesündigt. Die Sünde, die in der Welt herrscht, ist die Ursache für diese Krankheit. Aus Gottes Wort wird ersichtlich, dass durch den Fehltritt von Adam und Eva die Sünde zur Herrschaft in der Welt gelangte. Erst ab diesem Zeitpunkt finden wir in der Bibel Berichte über Krankheit, Leid und Tod. Sünde äußert sich in vielseitiger Weise. Seit über 20 Jahren bete ich für Kranke und habe dabei festgestellt, dass die beiden am häufigsten auftretenden krankheitsverursachenden Formen der Sünde, nämlich Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, auch die wesentlichsten Hinderungsgründe dafür sind, warum Menschen ihre Heilung nicht behalten können. Sünde trübt unsere Gemeinschaft mit dem Herrn und wirkt sich negativ auf unseren Körper aus. In Gesprächen mit Ärzten aus über 40 Ländern haben die meisten diese These bestätigt. Und ich habe festgestellt, dass viele Gelenkerkrankungen wie Arthritis und Bursitis, das ist eine Schleimbeutelentzündung, dadurch verursacht werden. Mit diesem Gedanken im Hintergrund möchte ich einige Schriftstellen betrachten. Jakobus 5, Verse 14 bis 15. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Paulus ermahnt die Epheser, jegliche Form von Zorn, Neid, Eifersucht, Streit und ähnliche Begleiterscheinungen von Unversöhnlichkeit und Bitterkeit abzulegen, denn sie beeinträchtigen unseren geistlichen Zustand. Sicherlich wusste er, welchen Schaden wir an Körper und Geist nehmen, wenn wir an derartigen Dingen festhalten. Es gibt genügend Verse, die von Sünden hervorgerufene Probleme beschreiben. Epheser 4, Verse 31 bis 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Knochenfraß. Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch Betrübnis wird der Geist niedergeschlagen. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Sprüche 18, Vers 14. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf? So wie böses Reden und Handeln sich in Form von körperlichen und geistlichen Leiden niederschlagen können, führen gute Worte und Taten schließlich zur Gesundheit für Körper und Geist. Sprüche 15, Vers 30. Leuchtende Augen erfreut das Herz. Eine gute Nachricht erquickt das Gebein. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Für einen Tumor in der Brust konnte ich noch niemals eine andere Ursache finden als Bitterkeit. Ich wage dies zu behaupten, weil ich bereits für Tausende gebetet habe, bei denen ein Tumor im Brustbereich diagnostiziert worden war, nachdem das Wurzelproblem Bitterkeit und Unversöhnlichkeit beseitigt ist, verschwindet der Tumor jedes Mal. Prediger 7, Vers 9. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Zorn, denn der Zorn ruht im Busen der Toren. Ich denke, Zorn ist das Saatkorn der Bitterkeit. Deshalb sagt Paulus, wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Er warnt auch davor, Bitterkeit in unserem Herzen Wurzeln schlagen zu lassen. Wenn wir dem Zorn Raum geben, indem wir ständig darüber nachdenken, uns ärgern und unseren Zorn verbal zum Ausdruck bringen, beginnt der Same Wurzeln zu schlagen und die anfängliche Wut wächst zur Bitterkeit heran. Wie oft habe ich schon folgende Aussage gehört: Ich werde Ihnen zwar vergeben, aber ich kann niemals vergessen, was Sie mir angetan haben. Dann sage ich immer, wir müssen nicht nur vergeben, sondern auch vergessen, genauso wie Gott es getan hat. Gott versenkt unsere Sünden im Meer des Vergessens und verschwendet keinen Gedanken mehr an sie. Im Psalm 103, Vers 12 heißt es, sofern der Osten ist von Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Matthäus 6, Verse 14 bis 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Viele haben mir empört erklärt, du weißt ja gar nicht, was man mir angetan hat. Und damit hatten sie recht, ich weiß tatsächlich nicht, welches Unrecht ihnen zugefügt wurde. Doch ich sehe und höre, was ihnen ihre Unversöhnlichkeit und Bitterkeit antun. Es lohnt sich in keinem Fall, an der Vergangenheit festzuhalten. Wir müssen erkennen, dass das, was hinter uns liegt, unwiederbringlich vergangen ist. Wir können in der Zukunft nur dann positive Veränderungen erleben, wenn wir die Vergangenheit begraben. Philipper 3, Verse 13 bis 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Jesaja 43, Vers 18. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Paulus fordert uns im Philipperbrief auf, die Dinge, die hinter uns liegen, loszulassen. Wir selbst können darüber bestimmen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Vergiss nicht, es bedarf lediglich einer Entscheidung unseres Willens. Epheser 4, Verse 31 bis 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Wie können wir die Fehler vergessen, die andere an uns begangen haben? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du jedem Menschen vergeben kannst, wenn du anfängst, für ihn zu beten. Du kannst nicht über einen längeren Zeitraum für jemanden beten und gleichzeitig an Bitterkeit festhalten und unversöhnlich bleiben. Lukas 6, Verse 27 bis 28. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Erstens, bevor ich irgendetwas anderes tue, bitte ich Gott um Vergebung dafür, dass ich Bitterkeit in meinem Leben Raum gegeben habe. Zweitens bitte ich den Herrn, der Person zu vergeben, die mich verletzt hat. Dies fällt mir insofern nicht schwer, da ich weiß, dass nicht der oder die Betreffende mein Feind ist, sondern derjenige, der ihn oder sie dazu verleitet hat, nämlich Satan. Außerdem rufe ich mir ins Gedächtnis, dass der Teufel in seinem Bemühen, anderen Menschen durch mein falsches Verhalten weh zu tun, auch nicht immer erfolglos war. Und schließlich muss ich auch einsehen, dass ich nicht in meiner eigenen Kraft vergeben kann. Ich kann es einzig und allein durch die Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festsetzungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Drittens, falls der Betreffende Jesus noch nicht als seinen Erlöser kennengelernt hat, bete ich für seine Errettung. Ich bitte Gott, die Augen seines Herzens zu erleuchten, damit er das Evangelium versteht und ihm Christen über den Weg zu senden, von denen er die frohe Botschaft annehmen kann. Ich glaube bis heute keinen Gläubigen kennengelernt zu haben, der Gefallen an der Vorstellung hätte, dass auch nur ein einziger Mensch in die Hölle geht. Manche möchten zwar, dass Gott diesen oder jenen für seine Fehler bestraft, aber die ewige Verdammnis würden sie trotzdem niemandem wünschen. Wenn wir also, wie eben beschrieben, für sie beten, wird der Segen nicht ausbleiben. 1. Petrus 3, Verse 9 bis 10. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn wir uns auf unsere Heilung vorbereiten, sollten wir uns zunächst einmal anhand von Gottes Wort prüfen, um festzustellen, ob wir in irgendeinem Bereich unseres Lebens noch Sünde haben. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns der Sünde überführt. Wenn uns unser Herz, unser Geist nicht verurteilt, dann brauchen wir uns keine weiteren Gedanken zu machen. Wenn wir allerdings der Sünde Raum geben, können wir dies dem Herrn bekennen, so wird er uns gerne vergeben. Wenn wir allerdings der Sünde Raum gegeben haben, können wir dies dem Herrn bekennen, so wird er uns gerne vergeben und unsere Übertretung ein für allemal vergessen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Die Bibel fordert uns auf, von der Sünde Buße zu tun. Buße bedeutet, dass wir unsere Fehler zunächst bereuen, uns von ihnen abkehren und unser altes, sündiges Leben hinter uns lassen. Wir können ein neues Leben beginnen, denn durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich, dass unser innerer Mensch völlig neu geschaffen wird. Nachdem wir unser Leben von Sünde befreit haben, können wir den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf unsere Heilung tun. Beschließe, dass du geheilt werden willst. Wir müssen eine klare Entscheidung treffen, ob wir geheilt werden wollen oder nicht. Gott heilt uns nicht einfach aufgrund der Tatsache, dass wir krank sind. Er zwingt niemandem seinen Willen auf. Beschließe, dass du geheilt werden willst. Wir müssen eine klare Entscheidung treffen, ob wir geheilt werden wollen oder nicht. Gott heilt uns nicht einfach aufgrund der Tatsache, dass wir krank sind. Er zwingt niemandem seinen Willen auf. Wir müssen uns entschieden nach dieser Gabe ausstrecken. Die meisten reagieren auf diese Aussagen mit Erstaunen und entgegnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur einen Kranken gibt, der es ablehnen würde, geheilt zu werden. Bedenke, Wir reden nicht von Glauben und Unglauben, sondern davon, ob jemand geheilt werden will oder nicht. Ich möchte an dieser Stelle einige Fälle anführen und die Gründe nennen, die die Betreffenden dazu veranlasst haben, sich bewusst gegen ihre Heilung zu entscheiden. Ich befand mich mit einem Evangelisationsteam in Graz in Österreich mitten in der Fußgängerzone. Wir erzählten den Passanten von der Liebe Jesu und erklärten ihnen, dass Jesus auch heute noch die Kranken heilt. Plötzlich kam eine ältere Dame auf uns zu. Wir sagten ihr, dass der Herr sie gerne heilen wollte, denn sie litt an Arthritis. Sie antwortete: "Aber ich bin doch katholisch." Ich versuchte sie zu beschwichtigen und meinte: "Das macht nichts, Jesus heilt auch Katholiken." Nachdem ich ihr noch ein paar Einzelheiten über göttliche Heilung erklärt hatte, betete ich für sie. Die Frau wurde durch die wunderwirkende Kraft Gottes geheilt, direkt vor den Augen eines Körperbehinderten. Ich ging sofort auf ihn zu und fragte, ob er gesehen hatte, was mit dieser Frau geschehen war. Als er es bejahte, fragte ich ihn, ob er glaube, dass Gott auch ihn heilen könne. Auch dies beantwortete er mit einem Ja. Doch als ich ihn fragte, ob ich für ihn beten dürfe, lehnte er energisch ab. Da ich seine Reaktion nicht verstand, bat ich ihn, mir den Grund dafür zu nennen. Er sagte: "Vor 20 Jahren sprang ich aus einem Flugzeug. Mein Fallschirm öffnete sich erst kurz vor dem Aufprall. Dabei brach ich mir beide Knie und zog mir außerdem einen doppelten Wirbelsäulenbruch zu. Wenn ich jetzt plötzlich wieder gesund wäre, würde man mir meine Invalidenrente streichen." Ich diene häufig Menschen, die taub, blind oder körperbehindert sind und regelrecht Angst davor haben, geheilt zu werden. Sie haben sich auf ihre Krankheit eingestellt und gelernt, sich im Leben zurechtzufinden. Eine Heilung würde für sie bedeuten, dass sie den ihnen vertrauten Lebensstil aufgeben und völlig neu beginnen müssten, und davor fürchten sie sich. Schließlich gibt es noch diejenigen, die keinen Gesprächsstoff mehr hätten, wenn sie gesund wären. Immer wenn man ihnen begegnet, erzählen sie jedes Wehwehchen und Leid auf, das sie in den vergangenen 20 Jahren erdulden mussten. Wenn sie geheilt würden, wüssten sie gar nicht, worüber sie den ganzen Tag reden sollten. Über ihre Krankheiten zu sprechen, ist die einzige Art und Weise, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen auf sich ziehen können. Obwohl sich viele von ihnen in die Gebetsreihe stellen, empfangen sie keine Heilung, weil der Herr ihnen nichts aufzwingt, was sie nicht wollen. Es gibt also tatsächlich Menschen, die nicht geheilt werden wollen, aus welchem Grund auch immer. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Möchte Gott, dass jeder geheilt wird? Bevor ich meine Heilung empfing, musste ich herausfinden, ob es wirklich der Wille Gottes ist, dass jeder geheilt wird. Gott ehrt den Glauben an sein Wort. Man kann jedoch nicht an etwas glauben, von dem man noch nie etwas gehört hat. Es ist mir noch in lebendiger Erinnerung, wie sehr ich danach eiferte, die Wahrheit selbst herauszufinden. Ich hatte schon zu viele falsche Theorien zum Thema Heilung gehört. Man hatte mir erklärt, heutzutage gäbe es gar keine göttliche Heilung mehr. Einige waren der Meinung, dass Gott zwar Menschen heilt, aber nicht alle. Und schließlich gab es noch diejenigen, die behaupteten, dass Gott ihnen ihre Krankheit auferlegt hatte, um sie zu strafen oder ihnen eine Lektion zu erteilen. All dies konnte ich nicht akzeptieren. An dem Tag, als ich Jesus zu meinem Herrn machte, gab mir mein Pastor ein Geschenk, das mein ganzes Leben verändert hat. Er überreichte mir eine Bibel und ermutigte mich sehr, darin zu lesen, denn sie sei ein persönlicher Brief von Gott an mich. Mir war klar, dass ich nur durch das Studium der Schrift herausfinden konnte, was Gott über Heilung dachte. Ich wusste, dass ich dann endlich seinen Willen erfahren würde. Johannes 8, Verse 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Als ich anfing, die Bibel zu lesen, stieß ich überall auf Heilungen, und zwar sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ich entdeckte Schriftstellen, die mich in große Begeisterung versetzten. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Wenn Jesus also in der Vergangenheit geheilt hat, kann man diesem Vers doch eindeutig entnehmen, dass er auch heute noch heilt und es auch morgen noch tun wird. Apostelgeschichte 10, Vers 34. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Ich verband diese beiden Schriftstellen miteinander. Wenn Jesus einen Menschen geheilt hat, tat er es ungeachtet dessen, wer der Kranke war. Was er für einen getan hat, das würde er auch für jeden anderen ebenso tun. Also auch für dich und für mich. Preis dem Herrn. Was sagte Gott im Alten Testament über Heilung? Jesaja 53, Vers 5. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat den Preis bezahlt, der für die Vergebung unserer Sünden notwendig war. Durch sein Opfer brauchen wir uns nicht mehr von Furcht und Sorgen quälen und uns unseres Friedens berauben lassen. Durch die Wunden, die ihm zugefügt worden sind, können wir Heilung empfangen. Dieser Vers offenbart in wenigen Worten den vollkommenen Willen Gottes für jeden Einzelnen von uns: Heilung an Geist, Seele und Leib. Ich möchte hier ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass all diese Verheißungen in ein und derselben Schriftstelle genannt werden. Das bedeutet, dass der Preis, den Jesus für die Vergebung unserer Sünde bezahlt hat, auch den Frieden unserer Seele und unserer körperlichen Wohlergehen beinhaltet. Johannes 3, Verse 16 bis 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Angesichts dieser Verse bezweifelt keiner von uns, dass die ganze Welt errettet werden und Vergebung ihrer Sünden erfahren kann. Wenn ich diese Wahrheit verkünde, stoße ich selten auf Protest. Erkläre ich dagegen, dass Gott die gesamte Menschheit auch heilen will, werden viele Zuhörer ärgerlich, denn jeder von ihnen kennt mindestens eine kranke Person. Jeder von uns hat sicherlich einen oder mehrere Bekannte, die noch nicht von Neuem geboren sind. Nur weil es Menschen gibt, die Jesus nicht angenommen haben, ändert das aber nichts an Gottes Willen, dass jeder errettet wird. In Markus 16, Verse 15 bis 16 werden wir aufgefordert, die frohe Botschaft weiterzusagen. Trotzdem werden sich immer wieder Menschen dazu entschließen, dem Evangelium keinen Glauben zu schenken. Das Gleiche gilt für Heilung. Gott offenbart uns seinen Willen diesbezüglich an vielen Stellen seines Wortes. Psalm 103, Verse 1 bis 3. Preise den Herrn, meine Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Diese Verse hat David verfasst. Er weist darauf hin, dass es sich lohnt, dem Herrn zu dienen. Wer Gott dient, dem vergibt er die Sünden und macht ihn gesund. Im Alten Testament kann man mitverfolgen, wie sich das Volk Israel vom Herrn abgewandt hat, um anderen Göttern zu dienen. Und aufgrund dieser Sünde wurden die Israeliten von Krankheiten heimgesucht. Sobald das Volk jedoch wieder nach der Gemeinschaft mit Gott verlangte, heilte er es. Bereits unter dem alten Bund gab es bei Gott kein Ansehen der Person. Jeder, der sich hilfesuchend an ihn wandte, ob Jude oder Heide, wurde von ihm geheilt. Es war auch gleichgültig, wie viele Menschen zu ihm kamen, ein Einzelner oder eine Million. Er heilte alle. Im 2. Könige 5 kam Naaman, der Oberste des Heeres von Aram, zum Propheten Elisa und wurde von seinem Aussatz befreit. Beim Auszug aus Ägypten heilte Gott das gesamte Volk, Psalm 105, Vers 37. Schätzungsweise handelte es sich dabei um 2 bis 3 Millionen Menschen, die alle gleichzeitig gesund wurden. Psalm 105, Vers 37. Dann führte er sie heraus mit Silber und Gold. Es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Im Neuen Testament ereigneten sich ähnliche Wunder, als die Menschen zu Jesus kamen, um geheilt zu werden. Für ihn machte es keinen Unterschied, ob es sich um einen einzelnen Bettler, am Wegrand handelte oder um ein ganzes Dorf. Jesus heilte sie alle. In Markus 10, Verse 46 bis 52 finden wir den Bericht, wie Jesus einen blinden Bettler namens Bartimäus heilte, der am Straßenrand saß. In Matthäus 9, Vers 35 lesen wir, dass er durch alle Städte und Dörfer zog und jede Art von Krankheit und körperlichem Leiden heilte. Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Gott heilt zwar Menschen, aber nicht jeden. Diese Theologie hat bewirkt, dass manche sich gar nicht erst darum bemühen, Heilung zu empfangen, weil der Teufel ihnen jedes Selbstwertgefühl ausgeredet hat. Sie sind völlig überzeugt, dass sie zu denjenigen gehören, die Gott niemals heilen würde. Und wenn du das glaubst, wird der Teufel dir ständig einreden, dass du einer von denen bist, die Gott nicht heilen will. Du wirst jedoch im Alten noch im Neuen Testament einen Bericht finden, in dem Jesus oder Gott einen Einzelnen oder eine Volksmenge, die zu ihm kam, nicht geheilt hat. Es war schon immer der unumstößliche Wille Gottes, dass wir geheilt werden. Krankheit ist nicht Gericht oder Strafe für begangene Sünden. Die Strafe Gottes für Sünde ist die Hölle, nicht Krankheit und Schmerzen oder Armut und Unheil. In dieser Welt sind die Folgen der Sünde Krankheit, Armut und Unheil. Der einzige Weg aus der Versklavung durch die Sünde ist das Blut Jesu und das Wort Gottes. Erinnere dich, Johannes 3, Verse 16 bis 17. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Jesus kam nicht, um die Welt wegen ihrer Sünden zu verurteilen. Er kam vielmehr, um die Menschen vor der Macht der Sünde und ihrer Auswirkung zu befreien. Wenn man den Begriff erretten studiert, wird man feststellen, dass er bedeutet, geistlich, seelisch und körperlich ganz machen. Der Gott dieser Welt ist Satan und er ist der Urheber von Krankheit, Leid und Tod. Im 5. Buch Mose 28, Verse 1 bis 14 wird der Segen aufgelistet, der uns erwartet, wenn wir auf Gott hören und ihm die Führung unseres Lebens anvertrauen. Wir werden in der Stadt und auf dem Feld gesegnet sein. Unser Leib und der unserer Kinder wird gesegnet sein. Auch unser Land und Vieh ist gesegnet. Der Segen Gottes ruht auf allem Werk unserer Hände. Wenn wir uns jedoch entscheiden, Gott und seinem Wort nicht zu glauben, so treffen uns Flüche wegen unserer Sünde. In jedem der vorher genannten Bereiche würden wir Fluch statt Segen erfahren. Psalm 91, Verse 1 bis 16 zeigt uns jedoch, dass Gott uns, wenn wir im Schatten des Allmächtigen bleiben, vor jeder Krankheit und jeder Plage schützen wird, die sich unserem Hause naht. Außerdem wird uns ein langes, erfülltes Leben verheißen. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Krankheit, Gebrechen, Armut und Unheil sind weder gute noch vollkommene Gaben. Wenn dem so wäre, müssten wir nicht zum Arzt gehen, wenn wir krank sind oder einen Kredit aufnehmen, wenn wir unseren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Stattdessen würden wir solche Segnungen mit offenen Armen in Empfang nehmen. Gott wünscht uns von Herzen, dass es uns in allem wohlergeht und wir gesund sind. 3. Johannes, Vers 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Es ist Gottes vollkommener Wille, dass wir uns wohlfühlen, gesund sind und im geistlichen, seelischen und körperlichen Bereich keinerlei Mangel leiden. Wenn nun Gott nicht derjenige ist, der Krankheiten, Leiden und Unglück über uns bringt, woher kommen dann all diese Dinge? Eine gute Frage, auf die wir in Gottes Wort eine eindeutige Antwort finden. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb, das ist Satan, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich betone noch einmal, dass Krankheiten und jegliche Form von Leid nicht Ausdruck eines Lebens im Überfluss sind. Aus diesem Grund hat Jesus die Frau geheilt, die 18 Jahre lang durch den Einfluss des Teufels verkrüppelt gewesen war. Lukas 13, Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden, am Tag des Sabbats. Gott macht niemanden krank, arm oder unglücklich, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich habe für den Tod eines Kindes schon häufig folgende Erklärung gehört. Das Kind ist nicht mehr am Leben, weil Gott die Eltern dadurch etwas lehren wollte. Doch durch einen derartigen Schicksalsschlag werden die Betroffenen nichts anderes lernen, als Gott zu hassen und ihn zu beschuldigen, dass er ihnen ihr Kind genommen hat. Und nicht wenige sind der Ansicht, dass Gott Armut als Erziehungsmaßnahme benutzt, um uns demütig zu machen. Welch ein Unsinn! Menschen würden alles tun, um die Bedürfnisse ihrer Familie zu stillen. Sie würden nicht einmal vor Diebstahl zurückschrecken. Ich konnte in der Bibel nur dieses eine Mittel finden, das Gott gebraucht, um uns zu lehren und zu erziehen. Sein vom Heiligen Geist inspiriertes Wort. Johannes 14, Verse 23 bis 26. Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.« Nachdem wir nun festgestellt haben, dass Gott keine Krankheit und kein Unheil über einen Menschen bringt, um ihn etwas zu lehren, sondern vielmehr jeden heilen will, möchten wir als nächstes herausfinden, wie wir Heilung empfangen können. Der Glaube setzt die Kraft Gottes frei. Gott handelt nicht automatisch, wenn wir eine Not haben. Er kann nur dann etwas für uns tun, wenn wir unseren Glauben an sein Wort freisetzen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Doch wie können wir Glauben empfangen? Gott hat sein Wort mit Glauben durchtränkt. Deshalb entsteht er jedes Mal in unserem Herzen, wenn wir es hören. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Manche Christen haben mir berichtet, dass sie Glauben empfingen, als sie von anderen Gläubigen hörten, was Gott für sie getan hat. Und einige haben mir erzählt, dass das Fundament ihres Glaubens ihre Erfahrungen mit Gott aus der Vergangenheit seien. Das hört sich zunächst zwar gut an, doch es stimmt nicht mit der Schrift überein. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Zeugnisberichte von Geschwistern können den Glauben, den wir schon in unserem Herzen haben, ermutigen und stärken. Doch unser Glaube entsteht nicht daraus. Auch unsere eigenen Erlebnisse mit dem Herrn vermitteln uns keinen Glauben, doch sie bekräftigen unser Vertrauen zu seinem Wort. Und nur wegen unseres Glaubens sind wir in der Lage, wunderbare Erlebnisse mit dem Herrn zu machen und sie dann an andere weiterzugeben. An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich erklären, dass ich nicht dagegen bin, Schriftstellen auswendig zu lernen oder still die Bibel zu lesen. Beides spielt eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, Heilung zu empfangen oder deinen Glauben zu nähren. Glaube entsteht immer dann, wenn wir Gottes Wort von Herzen verstehen. Es nützt nichts, das Wort nur verstandesmäßig zur Kenntnis zu nehmen. Wenn wir tatsächlich glauben, lassen wir unserem Gebet eine entsprechende Handlung folgen. Wenn wir die Verheißungen der Bibel hören, wird in unserem Herzen der notwendige Glaube entstehen, um sie empfangen zu können. Nur durch Gottes Wort können wir errettet, geheilt und vom Widersacher, das ist Satan, befreit werden. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie, er errettete sie, dass sie nicht starben. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Jesus und das Wort sind vollkommen eins. Gott, der Vater, hat ihn gesandt, um uns von der zerstörerischen Macht Satans zu befreien. Johannes 1, Verse 1 bis 5 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe wurde auch nicht eines gemacht, das geworden ist. In ihm war Leben und all das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort ist auch heute noch bei uns. Gott hat uns sein geschriebenes Wort hinterlassen und es ist in unserer Zeit ebenso machtvoll wie damals, als Jesus es selbst verkündet hat. Sein Wort bleibt ewig bestehen und wird niemals leer zu ihm zurückkehren, sagt die Bibel. Die Worte des Herrn sind Leben. Matthäus 24, Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Jesaja 55, Vers 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die bedauernd feststellen, wenn Jesus noch hier auf der Erde wäre, würde ich sicherlich geheilt werden. Es wird dir helfen zu erfahren, was Jesus über sein Wort sagt. Johannes 6, Verse 62 bis 63. Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das Wort Gottes ist das Mächtigste, was wir auf Erden besitzen. Nur durch sein Wort können wir Errettung, Befreiung und Heilung empfangen. Durch sein Wort sind wir von Neuem geboren worden. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gottes Wort bewahrt uns vor Sünde. Psalm 119, 9 und 11. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes bringt Befreiung. Psalm 119, Vers 170. Lass vor dich kommen mein Flehen, befreie mich nach deinem Wort. Durch sein Wort werden wir geheilt. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie, er errettete sie, dass sie nicht starben. In Römer 10, Vers 17 haben wir gelesen, dass der Glaube durch das Hören des Wortes Gottes kommt. Er entsteht nicht durch das bloße Lesen. Ich kenne Christen, die die Bibel Tag ein, Tag aus lesen und trotzdem keinen Glauben besitzen. Es gibt auch etliche, die erstaunlich viele Schriftstellen auswendig zitieren können, aber doch keinen Glauben haben. Allein durch das Lesen der Bibel oder das Auswendiglernen von Schriftversen empfangen wir keinen Glauben. Der Glaube kommt auf ganz einfache Weise, durch das Hören von Gottes Wort. Aus diesem Grund gebe ich Gläubigen den Rat, wenn du die Bibel liest, tue es laut. Auf diese Empfehlung hin werde ich oftmals gefragt, was werden die Leute denken, wenn ich mir die Bibel selbst laut vorlese? Wenn du aufgrund deines Gehorsams seinem Wort gegenüber geheilt wirst, braucht es dich wirklich nicht zu kümmern, was andere über dich denken. Ich betone noch einmal, dass ich nicht dagegen bin, die Bibel leise zu lesen oder Bibelverse auswendig zu lernen. Beides sind wichtige Methoden des persönlichen Studiums, die wir anwenden sollten. Des Weiteren behaupte ich auch nicht, dass man automatisch dadurch geheilt wird, dass das Wort Gottes in Form von Schallwellen unser Trommelfell erreicht. Unter Hören verstehe ich vielmehr ein Aufnehmen des Wortes in unser Herz, also in unseren Geist. Ich meine damit also nicht, dass wir das Wort nur verstandesmäßig zur Kenntnis nehmen und bejahen. Denn wenn das Wort nicht bis in unseren Geist vordringt, wird es keinen Glauben erzeugen. Das Wort gelangt in unseren Geist, nachdem wir es mit unseren natürlichen Ohren gehört und dann mit dem Verstand erfasst haben. Darüber hinaus müssen wir aber darauf achten, dass das Wort seinen Weg in unser Herz findet, indem wir darüber nachsinnen und es in unseren Geist hineinsprechen. Wir können davon ausgehen, dass Gott nicht beabsichtigt hat, durch irgendwelche Aussagen in der Bibel leere Papierseiten zu füllen. Jedes Wort in der Bibel ist mit der Absicht verbunden, dass wir es hören und danach handeln. Wenn wir dies tun, werden wir erleben, wie die Verheißungen der Bibel für uns in Erfüllung gehen. Gottes Wort muss dich persönlich ansprechen. Ich habe festgestellt, dass die meisten Christen Gottes Wort beim Lesen eher auf andere Personen beziehen als auf sich selbst. Der Ehemann denkt an seine Frau, wenn er darin liest, um ihr anhand der Schrift ihre Fehler aufzuzeigen, und dasselbe gilt im umgekehrten Fall. Die Gemeindemitglieder lesen die Bibel, um festzustellen, was die Geschwister oder die Pastoren falsch machen, und manch einer liest im Wort, um andere in ihrem Glauben an göttliche Heilung zu bestärken, während er selbst wegen seines Leidens lieber den Arzt aufsucht. Erst wenn du das Wort zu dir persönlich sprechen lässt, wirst du vom Herrn empfangen können. Höre Gottes Wort. Wenn du Heilung brauchst, ist es das Wichtigste, dass du Gottes Wort hörst, und zwar nicht Schriftstellen über Weissagung oder Befreiung. Was du in einem solchen Augenblick hören musst, ist Gottes Wort zum Thema Heilung. Finde also Verse in der Bibel, die etwas über Heilung aussagen, und fange an, sie dir laut vorzulesen. Sei ganz Auge und Ohr. Betrachte und höre sein Wort. Du weißt ja, der Glaube entsteht durch das Hören von Gottes Wort. Was du hörst, hat eine entscheidende Auswirkung auf deine Heilung. Wenn du Leuten Gehör schenkst, die behaupten, dass Gott heute nicht mehr heilt, wirst du früher oder später ihre Meinung teilen. Auch wird es dir nicht leicht fallen, Heilung zu empfangen, wenn man dir einredet, du seist ein Niemand, der es nie zu etwas bringen wird. Wenn man dich davon überzeugen kann, dass du sterben wirst, weil du an Krebs leidest, wirst du wahrscheinlich allen Lebensmut verlieren und aufgeben, weil du nicht weißt, dass du geheilt werden kannst. Markus 4, Vers 24: Und er sprach zu ihnen: Achtet darauf, was ihr hört. Das Maß an Überlegung und Studium, mit dem ihr euch der Wahrheit, die ihr hört, widmet, wird dasselbe Maß an Kraft und Erkenntnis sein, das euch zuteil werden wird, und es wird euch mehr als das hinzugefügt werden. Die nachfolgende Schriftstelle wird dir sicherlich am hilfreichsten sein, wenn du Heilung benötigst. Wenn du diese Wahrheit in deinen Geist aufnimmst und danach handelst, wirst du ohne Frage geheilt werden. Sprüche 4, Verse 20 bis 22. Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und Heilung und Gesundheit ihrem ganzen Leib. Erkennst du, was diese Verse dir verheißen? Wenn du Gottes Wort hörst, wird dir körperliche Heilung vermittelt. Es heißt nicht, dass du durch einmaliges Hören bereits dieses Resultat erzielst. Doch wenn du dem Wort konstant und beharrlich Gehör schenkst, wird dir der Glaube in deinem Herzen wachsen. Und schließlich wird die Heilung, für die du deinen Glauben eingesetzt hast, Realität werden. Und du wirst gesund sein. Basierend auf diesen Versen habe ich ein Taschenbuch sowie Hörbuch mit dem Titel Gesundheit, ein Geschenk Gottes, herausgegeben. Darin findest du ausschließlich Schriftstellen zum Thema Heilung und Gesundheit. Das Buch beginnt mit der Überlegung: Ist es der Wille Gottes, dass jeder geheilt wird? Dann habe ich Gottes Wort antworten lassen und nicht einfach nur meine Meinung mitgeteilt. Nachdem der erste Punkt klargestellt ist, frage ich den Leser: Warum sind viele Menschen krank, wenn Gott doch jeden heilen will? Auch auf diese Frage geben Schriftstellen die Antwort. Anschließend folgen zahlreiche Bibelverse über Heilung, denn der Glaube kommt aus dem Hören der Verkündigung des Wortes Gottes, Römer 10, Vers 17. An dieser Stelle möchte ich zwei Verse wiederholen, die bestätigen, dass es tatsächlich der Wille Gottes ist, jeden Menschen zu heilen. Denke noch einmal darüber nach und lasse in dein Inneres eindringen. Hebräer 13, Vers 8: Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Apostelgeschichte 10, Vers 34. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Wenn wir lesen, was der Herr für andere getan hat, ermutigt dies unseren Glauben an sein Wort, dass auch wir Heilung empfangen können. Das wahrscheinlich hilfreichste Material zur Vorbereitung auf eine Heilung, das unser Dienst ja herausgegeben hat, ist meiner Ansicht nach das Hörbuch Gesundheit, ein Geschenk Gottes, das wörtlich denselben Inhalt hat wie das Taschenbuch. Da es sich aber um ein Hörbuch handelt, muss man es natürlich anhören und der Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes. Gottes Wort ist vergleichbar mit Medizin, die man regelmäßig einnehmen muss, um den erhofften Nutzen daraus zu ziehen. Wenn dein Arzt dir ein Medikament mit der Anweisung verordnet, es zweimal täglich einzunehmen, wird deine Genesung auf sich warten lassen, wenn du es nur jeden zweiten Tag einmal einnimmst. Du hast seinen Rat nicht genau befolgt. Ebenso wichtig ist es deshalb, Gottes Wort regelmäßig zu hören, denn nur auf diese Weise wirst du gesund werden. Als ich dieses Hörbuch veröffentlichte, hatte ich noch keine Ahnung, welche Auswirkungen es auf unheilbar Kranke haben würde. Seit damals habe ich zahlreiche Berichte von Menschen erhalten, die an Krebs, multipler Sklerose und anderen lebensbedrohlichen Krankheiten gelitten hatten und geheilt wurden. Sie hatten sich dieses Hörbuch immer und immer wieder angehört, bis sie gesund waren und der Arzt ihre Heilung bestätigen konnte. Das Rezept für deine Heilung. Erstens, wenn du gesund bist, solltest du dir das Heilungsschriftstellen-Hörbuch trotzdem mindestens einmal pro Woche anhören, sozusagen zur Vorbeugung. Zweitens, wenn du krank bist, höre das Hörbuch jeden Tag. Drittens, wenn du schwer krank bist, wenn du beispielsweise an Krebs leidest, solltest du die Verheißungen auf dem Hörbuch in dich aufsaugen, wenn möglichst Tag und Nacht. Ich habe festgestellt, dass es am effektivsten ist, das Hörbuch nachts abzuspielen, während du schläfst. Denn tagsüber wirst du zu leicht abgelenkt. Starte deinen Kassettenrekorder oder deinen CD-Player vor dem Einschlafen. Während du im Schlaf neue Kräfte sammelst, dringt das Wort tief in deinen Geist ein. Etliche, die derart intensiv von diesem Hörbuch Gebrauch gemacht haben, waren bereits nach 3 Tagen gesund. Ich habe noch niemanden erlebt, der das Hörbuch länger als 3 Monate angehört hat, ohne Heilung zu empfangen. Doch ich möchte dir einen Rat geben. Es ist weitaus einfacher, deinen Glauben aufzubauen, bevor sich der Sturm erhebt, als erst dann damit zu beginnen, wenn er bereits wütet. Ehrlich gesagt ist es beinahe unmöglich, inmitten eines Sturms Glauben zu entwickeln. Der Grund dafür ist, dass die meisten Christen in einer solchen Situation ihre ganze Aufmerksamkeit der Katastrophe zuwenden und dabei den Ausweg aus den Augen verlieren. Jeder, der nach Gottes Wort handelt, wird erleben, wie sich die Umstände zu seinen Gunsten ändern.